Hussam Shalash spielt gerne Fußball, so wie viele andere Menschen in Deutschland. Kennen Sie diese Wörter rund um das Thema? Hören Sie die Erklärungen und Beispiele. Die Mannschaft. Im Fußball spielen mehrere Leute zusammen. Eine Gruppe von Menschen, die zusammen spielen, nennt man Mannschaft. Ich komme aus München, deshalb ist meine Lieblingsmannschaft der FC Bayern. Das Tor. Beim Fußball versuchen die Spieler mit dem Ball ein Ziel zu treffen, das Tor. Schießen. Wenn der Spieler mit dem Ball in das Tor trifft, sagt man, er schießt ein Tor. Die Spieler meines Lieblingsvereins FC St. Pauli haben in der letzten Zeit nur wenig Tore geschossen. Die Europameisterschaft. Die Europameisterschaft oder kurz EM findet alle 4 Jahre statt. Dabei spielen die Mannschaften um den 1. Platz in Europa. 2016 fand die letzte EM statt. Das Public Viewing. So nennt man ein offizielles Event. Dort wird auf großen Plätzen Sport live gezeigt. Kommst du heute Abend mit zum Public Viewing? Jetzt können Sie üben. Sie hören Sätze. Ergänzen Sie den passenden Ausdruck nach dem Signal. Achten Sie auf die richtige Form. Danach hören Sie die Lösung. Borussia Dortmund ist eine beliebte deutsche Fußball. Fußballmannschaft. Alle 4 Jahre wollen die Menschen in Europa wissen, wer am besten Fußball spielen kann. Sie sehen zum Beispiel im Fernsehen die Europameisterschaft. Ich will das Spiel nicht alleine zu Hause ansehen, sondern gehe lieber zum Public Viewing. Er spielt so schlecht. Ich weiß nicht, ob er heute noch ein Tor. Schießt.